Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wurzeln braucht fast jede Pflanze, um zu gedeihen. Wurzeln suchen nach Wasser und Nährstoffen, helfen im Kampf gegen Krankheitserreger und Schädlinge. Meistens sind sie unsichtbar, gut versteckt in der Erde. Also ab in den Untergrund. Gänseblümchen, Ahornbäume, Grasbüschel, Rosensträucher. Ohne Bäume, Sträucher, Blumen und Gräser wäre die Welt trist, grau und leblos. Flieder, Rhododendron, Butterblumen. Rund 9500 Pflanzenarten gibt es in Deutschland. Etwa 300.000 sind es weltweit. Abgesehen von den essbaren Wurzeln, Karotten, Schwarzwurzeln, Meerrettich, Ingwer, Petersilienwurzel, kriegen die meisten von uns Wurzeln selten zu sehen. Nur beim Eintopfen oder Umtopfen von Garten- und Balkonpflanzen stechen die manchmal etwas ineinander verfilzten Gebilde ins Auge. Ansonsten führen Wurzeln im Untergrund meist ein Schattendasein. Zu Unrecht. Denn es gibt etliche gute Gründe, sich für Wurzeln zu interessieren. Wurzeln haben Charakter. Es ist halt leider mühsam, ihnen näher zu treten. Sie zeigen sich nicht sofort. Da muss man zuerst einige Erde wegschaffen. Und dann muss man sie eben richtig verfolgen, wie in einem Kriminalroman. Die Botanikerin Dr. Monika Sobotik vom privaten Pflanzensoziologischen Institut im österreichischen Bad Geusern. Früher war die gelernte Gärtnerin oft mit der bekannten, bereits verstorbenen Wurzelforscherin Lore Kutscherer im Gelände unterwegs, um unterirdischen Verzweigungen auf die Spur zu kommen. Bietet immer wieder Überraschungen, indem sie plötzlich Kurven machen, mitunter sogar Winkel von genau 90 Grad, dass sie dann die für alle Leute gängige Richtung der Wurzel vernachlässigt, sondern dass sie plötzlich eben wächst, plötzlich sogar hinauf. Wir haben schon Wurzeln gefunden, die mehr als einen Meter kerzengrad hinaufgewachsen sind. Und das sind schon Überraschungen, die es nicht langweilig machen, auch wenn man schon sehr viele Wurzeln freigelegt hat. Eine große Wurzel vollständig von Erde zu befreien, gelingt am besten in der Bauchlage. Und mit Hilfe einer sogenannten Reißnadel, erklärt Monika Sobotik. Das ist ein Gerät, was man zum Ritzen bei Metall verwendet. Und das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist gerade und die andere Seite ist gebogen. Und da kann man dann mit der einen Seite eben schauen, wo wachsen die Wurzeln hin. Und mit der anderen, mit der Rundung, kann man wieder das Material, was da jetzt wieder drüber gefallen ist, das kann man wieder wegputzen, damit man wieder den Blick direkt zu den Wurzeln hat. Der Anfang ist am mühsamsten, das ist das Langwierigste, bis man mal richtig zu den Wurzeln hinkommt. Es kann Tage dauern, eine komplette Wurzel ans Licht zu befördern. Roland Eberwein, Leiter der Abteilung Botanik im Landesmuseum Kärnten in Klagenfurt, ist von der Pionierarbeit fasziniert. Man muss natürlich sehr vorsichtig graben, das ist wie bei der Archäologie. Notfall mit schwerem Gerät beginnen und dann eben die feinsten Wurzeln mit Nadeln und ähnlichen Klammern verfolgen, damit sie nicht abreißen und damit sie in ihrer ursprünglichen Position bewahrt werden, damit sie dann zeichnerisch dann auch dokumentiert werden können. Mit feinstem Strich wurden unterirdische und bislang verborgene Kunstwerke abgemalt. Tiefwurzler mit spitz nach unten zulaufenden Pfahlwurzeln. Flachwurzler, die sich um einen Baumstamm tellerförmig ausgebreitet haben. Herzwurzler, die mit ihrem Wurzelwachstum in alle Richtungen streben. Rübenförmige, fadenförmige, büschelig-knollige Wurzeln. Als besonders eindrucksvoll erwies sich die nicht enden wollende Wurzel einer Löwenzahnart. Frau Professor Kutscherer hat im Osten von Wien, in den Hunsheimer Bergen, in einer steilen Lösswand im Naturschutzgebiet eben die Erlaubnis, die Genehmigung erhalten, eine Wurzel von dem Herbstlöwenzahn auszugraben. Das ist ein bisschen eine Sensation, weil die Pflanze ist geschützt, das Gebiet ist geschützt. Und nachdem die Wurzel freigelegt war, am späteren Nachmittag, hat man mich am Botanischen Institut in Wien angerufen und gesagt, so, die Wurzel ist frei, kommen Sie, Sie müssen sich das unbedingt anschauen. Ich bin dann nach Hunsheim gefahren, das hat eine Weile gedauert mit dem Zug, und die beiden Naturschutzwächter, die aufgepasst haben, dass da nichts passiert, die haben schon ganz ungeduldig gewartet, einer rechts neben der Wurzel, der zweite links neben der Wurzel, und die Frau Professor Kutscherer hat gesagt, nein, es wird nicht zugeschüttet, so lange, bis der Dr. Eberwein diese Wurzel gesehen hat. Und ich war dann bei der Bergung dieser Wurzel dabei. Das Beachtliche ist bei dieser Pflanze, dass sie oberirdisch, ja, 5, maximal 10 Zentimeter, wenn sie einen Blütenstand hat, hoch ist und eine Wurzeltiefe über mehr als 5,40 Meter erreicht hat. Und da haben wir noch keine Wurzelspitze gefunden. Wir haben nicht das Ende wirklich gefunden. Heute wird die imposante Wurzel des oberirdisch unscheinbaren Pflänzchens in aufgerolltem Zustand im Kärntner Botanikzentrum in einer Glycerinlösung aufbewahrt. Und bei Ausstellungen in ganzer Länge präsentiert. Wurzeln wissen, wo es lang geht. Wurzeln dienen der Verankerung im Boden. Ohne sie hätte die Pflanze keinen Halt. Bäume würden vom kleinsten Windhauch umgepustet. Wurzeln streben grundsätzlich dorthin, wo es für die Pflanze am meisten zu holen gibt. Zum Wasser und zu den Nährstoffen. Und dahin, wo auch die sonstigen Bedingungen stimmen. Zum Beispiel die Temperaturverhältnisse und die Beschaffenheit des Bodens. Wie sich eine Wurzel ausbildet, ist artspezifisch und hängt von den Genen ab, die sich im Lauf der Evolution bei der idealen Anpassung an die Umwelt herausgebildet haben. Wenn wir zum Beispiel Wurzeln oder Pflanzen uns ansehen, die in sehr feuchten Biotopen wachsen, also feuchten Lebensräumen, wo der Boden nicht durchlüftet ist, also kein Sauerstoff in den Boden kommt, dann sehen wir in Achsen bzw. Wurzeln auch entsprechende anatomische Veränderungen durch Lüftungsgewebe, wo eben Gasaustausch, die lebenden Zellen müssen ja auch atmen, stattfinden kann. Das ist also ganz, ganz wichtig. Solche Pflanzen können in feuchten Bereichen wachsen. Andere Pflanzen, die das nicht haben, also keine Durchlüftungsgeweben in Wurzeln, die würden dort sofort absterben. Selbst innerhalb einer Art können die Unterschiede beträchtlich sein. Sie können sich das wahrscheinlich von Erdbeeren oder Tomaten vorstellen. Wenn man in den Supermarkt geht oder auch von Äpfeln, es gibt ja so viele Sorten. Das gehört ja alles zu einer Art, das sind aber verschiedene Sorten, die auch genetisch unterschiedlich sind. Dr. Josephine Kant vom Institut für Bio- und Geowissenschaften am Forschungszentrum Jülich. Und davon habe ich mir jetzt ein paar Dutzend Hirsesorten, Sorghum, ausgesät und habe mir erstmal angeschaut, wie das Wurzelsystem aussieht. Was mich deutlich überrascht hat tatsächlich, weil ich habe die am Anfang noch gar nicht gestresst. Also die waren völlig entspannt, sagen wir es mal. Was die Molekularbiologin damit meint, ist, dass die Pflanzen im Labor zunächst keinen Stressbedingungen ausgesetzt waren. Wie zum Beispiel Kälte, Trockenheit oder Nährstoffmangel. Und ich habe dann teilweise gesehen, dass manche Linien 8-mal so viel Wurzeln bilden als andere Linien, ohne dass irgendein Grund vorliegt. Das ist einfach die genetische Voraussetzungen, die mitbringen. Also was ich jetzt ausgesät habe, waren Linien von der ganzen Welt, manche von Südamerika, manche aus Afrika, aus Korea und europäische Sorten natürlich auch. Pflanzenliebhaber wissen, dass selbst bei bester Pflege bestimmte Blumen, Kräuter und Sträucher nicht überall gedeihen, weil sie ganz spezifische Ansprüche haben. Ideale Bedingungen für das Wurzelwachstum lassen sich aber auch gezielt im Labor herstellen. Wir haben zum Beispiel Mais unter optimalen Bedingungen im Klimaschrank wachsen lassen. Und da haben wir als maximale Länge einmal 8 cm pro Tag gefunden. 8 cm konnte die Maiswurzel innerhalb eines Tages nur deshalb wachsen, weil Feuchtigkeit und Temperatur ideal waren. Der Mais kommt ja aus einem warmen Gebiet, also um etwa 30 Grad. Passt ihm gut, unter solchen Bedingungen kann er eben dann besonders schnell Zellen vermehren und kann er dann eben solche Längen erreichen in kurzer Zeit. Aus der Welt der Wurzeln werden immer wieder Rekorde gemeldet. So soll eine Feigenbaumart aus Südafrika ganze 120 Meter in die Tiefe wachsen, um sich mit Wasser zu versorgen. Das größte bekannte Wurzelgeflecht der Welt gehört zur amerikanischen Zitterpappel und umfasst einen Wald von 47.000 Stämmen. Unter der Erde werden unterschiedlichste Verbindungen eingegangen. Wurzeln haben Verbündete. Die Botanikerin Monika Sobotek hat mit eigenen Augen gesehen, dass sich sogar die Wurzeln verschiedener Arten vereinigen können. Wurzelverbindungen haben wir auch vor allem bei Bäumen gefunden. Also da wachsen zuerst die Wurzeln übereinander und wetzen sich und dann tatsächlich verbinden sich die beiden Wurzeln. Die können von ganz verschiedenen Arten sogar sein. In einem Buchenwald haben wir das einmal gesehen. Über Geflechte im Boden können Bäume Nährstoffe und sogar Informationen austauschen, sich zum Beispiel gegenseitig vor Parasiten warnen. Unter dem Motto »Gemeinsam sind wir stark« gehen sie auch unterirdische Verbindungen mit Pilzen ein. Genauer gesagt mit deren fadenförmigen Zellen, den sogenannten Hyphen. Pilze haben eben den Vorteil, dass sie viel dünnere Hyphen haben, als die feinsten Wurzelhaare sind. Und daher können sie noch viel feinere Poren, Bodenporen erschließen. Vor allem bei Phosphoraufschluss sind die Pilze wichtig. Und dann außerdem auch Wasserversorgung kann eben über diese Hyphen verbessert werden. Der Pilz profitiert durch die Kohlenhydrate, die er kriegt. Die zapfen sozusagen den Assimilatstrom an. Und der Baum hat eben die Nährstoffe und auch bessere Wasserversorgung. Also es profitieren beide. Es ist eben eine Symbiose. Wurzeln sind stark. Wie viel Kraft selbst in zarten Pflänzchen steckt, beweisen Grasbüschel und Co., wenn sie durch den Asphalt brechen. Botaniker Dr. Roland Eberwein. Ein vielleicht für Nicht-Wurzelkenner unerwarteter Effekt ist, dass die Wurzeln auch sehr dynamisch sein können. Es gibt durchaus im Boden, den wir als recht hart und stabil empfinden, Wurzelbewegungen, sogenannten Wurzelzug, der auch dazu führt, dass Pflanzenorgane wie zum Beispiel Zwiebeln oder Knollen gezielt im Boden in ihrer Höhe oder auch seitlich verlagert werden durch Wurzelzug. Das hat man auch untersucht und gemessen. Diese Zugkräfte sind durchaus enorm. Aber normalerweise stellt man sich nicht die Frage, wenn eine Tulpe zum Beispiel keimt, dann ist der Same an der Erdoberfläche. Wie kommt denn eine Zwiebel tief in den Boden? Das geschieht tatsächlich durch Wurzelzug. Tief im Boden verstecken können sich auch widerspenstige Naturen. Zum Beispiel die Wurzeln eines invasiven Unkrauts aus Nordamerika. Das Landwirten in die Quere kommt. Die nordamerikanische Pferdenessel. Ein giftiges Nachtschattengewächs mit ausgebuchteten, dicht behaarten Blättern, Stacheln und weißen bis violetten Blüten. Die bildet ein ganz interessantes Wurzelsystem aus, nämlich ein zweiteiliges. Die bildet eine Pfahlwurzel aus, die bis 2,40 Meter, soweit kann man das durchaus noch verfolgen, in den Boden reicht, aber auch seitliche Wurzeln in 30 bis 40 Zentimeter Tiefe, die bis zu 7 Meter weit ausstreichen. Das ist insofern sehr interessant, denn dieses Wurzelsystem ist angepasst an, oder zumindest nützt, unsere Kulturtechnik im Ackerbau aus. Wird die Pflanze mit dem Pflug beschädigt, reißen die Pfahlwurzeln in 30 bis 40 Zentimetern Tiefe ab. Und dadurch, dass sie bis 2 Meter tief hinunterwurzelt oder tiefer, hat sie so viele Nährstoffe, dass sie schlicht und einfach sich verzweigt und wieder austreibt. Und diese flach streichenden Wurzeln können, wenn sie mit dem Pflug zerteilt werden, in einer Dicke von 3 mm und nur einer Länge von 3 cm, also kleine Stückchen, einen 100%igen Anwachserfolg zeigen. Wenn Sie von Fehlern sprechen und Sie dieses Beispiel schlicht und einfach überlegen, dann wissen Sie, dass ein Bauer, der mit dem Pflug dort hineinfährt, eigentlich nichts anderes machen kann als falsch. Nämlich er verbreitet diese Pflanze über den gesamten Acker. Hinzu kommt, dass die Pferdenessel resistent ist gegen Spritzmittel. Auch ein anderes Unkraut, die Ackerdistel, verteilt der Bauer bei der Arbeit unfreiwillig über den Acker. Als Gegenmaßnahme kann man hier zum Beispiel die Luzerne anbauen, eine violettblühende Nutzpflanze aus der Gattung Schneckenklee. Sie braucht noch mehr Wasser als die Ackerdistel und gräbt ihr so die Wasserversorgung ab. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Schlicht und einfach, man setzt Pflanzen, die die Pflanze überwuchern, sie beschatten und sie einfach zurückdrängen. Wie in jedem Lebensraum wird auch im Wurzelreich um Ressourcen gekämpft. So senden bestimmte Hirsearten über Haare auf ihren Wurzeln ein vernichtendes Herbizid aus, wie die Biologin Josephine Kant berichtet. Herbizid heißt, dass andere Pflanzen, also Herb, kommt von Pflanzen, dass die abgetötet werden, dass die Wurzeln nicht wachsen können in der näheren Umgebung der Hirsewurzel. Das heißt, Sorghum oder Hirse möchte im Endeffekt andere Pflanzen gar nicht wachsen lassen. Wurzeln werden beobachtet. Wissenschaftler haben ausgefeilte Methoden entwickelt, um den Geheimnissen des Wachstums auf die Spur zu kommen. Im Forschungszentrum Jülich beobachtet man Wurzeln im Gewächshaus in sogenannten Rhizotronen. Das sind im Endeffekt Plexiglas-Plastikboxen, die relativ schmal sind. Also wir haben meistens welche, die so 3 Zentimeter dick sind. Und dann in verschiedenen Größen, zum Beispiel 1 Meter hoch und 1/2 Meter breit oder sowas. Je nachdem, was die Pflanze ungefähr braucht für ein Wurzelwachstum. Und wenn man die dann mit einem gewissen Winkel, das ist auch von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich, wenn man sie mit einem gewissen Winkel wachsen lässt, dann kann man einen guten Anteil der Wurzel an der Scheibe, an der Plexiglasscheibe wachsen sehen und kann im Laufe der Zeit sich anschauen, wie das Wurzelsystem sich entwickelt. Also wir in Jülich haben ein Robotersystem, was die einzelnen Rhizotrone vor eine Kamera fährt und dann abfotografiert. Im Moment sind wir aber tatsächlich noch daran, das mit einem automatischen Erkennungssystem zu verbinden, also dass ein Computerprogramm, eine Software, irgendwann in der Lage ist, tatsächlich jede Wurzel zu verfolgen. Doch damit nicht genug Hightech. Wurzeln werden sogar im Magnetresonanztomographen ausgespäht. Wir haben im Endeffekt so ein medizinisches MRT genommen und haben das 90 Grad nach oben gestellt, dass man die Öffnung von oben hat und dann Pflanzen bzw. Wurzeln reinsetzen kann. Das heißt im Endeffekt, dass man ein relativ starkes Magnetfeld herstellt und sich dann die Probe, die man im Inneren hat, durchleuchten kann. Also wie beim Menschen auch. Ziel der Forscher ist es, Wurzeln zu identifizieren, die in der Lage sind, selbst unter Mangelbedingungen, wie etwa anhaltender Dürre, viel Ertrag zu erzielen. Widerstandsfähige Wurzeln, die im Kampf gegen den Welthunger und die Folgen des Klimawandels einen wichtigen Beitrag leisten können. Auch am Institut für Kulturpflanzenwissenschaften der Universität Hohenheim in Stuttgart hat man die Stressfaktoren der Pflanzen im Blick. Während der Spross, also die oberirdischen Teile der Pflanze, von Trockenheit, Starkregen oder Sauerstoffmangel recht schnell in Mitleidenschaft gezogen werden, bleibt der Wurzel vergleichsweise mehr Zeit, um zu reagieren. Professor Günther Neumann. Damit sind die Wurzeln eigentlich die einzigen Pflanzenorgane, die ihre Umgebung, ihren Einflussbereich tatsächlich direkt beeinflussen können, zu ihren Gunsten, wenn möglich. Auch was Nährstoffaneignung angeht, sie können zum Beispiel Wurzelabscheidungen abgeben, die Nährstoffe besser löslich machen und sie dann besser aufnahmefähig machen. Sie können sich Mikroorganismen zur Hilfe holen durch Signalstoffe, die sie dabei unterstützen. Sie können durch Wurzelabscheidungen die Wasserhaltefähigkeit des Bodens verbessern. All das. Die Widerstandskräfte einer Pflanze können durch Reize wie eine noch moderate Kälte sogar für den Ernstfall trainiert werden. Ähnlich wie beim Menschen bei einem Saunagang, inklusive abschließender kalter Dusche. Zwar haben Pflanzen kein Nervensystem. Der Spross und die Wurzeln kommunizieren aber über chemische Botenstoffe. Zum Beispiel, wenn ein Nährstoff ins Minimum gerät, können Wurzeln durch spezielle Sensoren tatsächlich messen, ob ein Nährstoff in Mangel gerät. Zum Beispiel bei Nitrat kennt man das sehr gut. Und signalisieren dann dem Spross nach oben, Vorsicht, da gibt es demnächst einen Nährstoffmangel. Und entsprechend wird dann das ganze Wachstumsprogramm umgestellt, bevor der Nährstoffmangel tatsächlich wirklich gravierend wird und zum Tragen kommt, wird das Sprosswachstum runterreguliert, es wird das Wurzelwachstum angeregt, um einen größeren Bodenbereich zu erschließen und diese Nährstoffe verfügbar zu machen und über einen größeren Bereich zu sammeln, um diesem Nährstoffmangel entgegenzuwirken. Und das geht sehr schnell, das wird über hormonelle Signale vermittelt und kann innerhalb von wenigen Stunden schon der Fall sein, selbst wenn der Nährstoffmangel noch gar nicht offensichtlich ist, aber wenn die Sensoren außen melden, hoppla, hier ist kein Nitrat mehr zur Verfügung. Schon lange wird das Wachstum von Pflanzen mit Düngern angekurbelt. Mineraldünger enthalten zum Beispiel Stickstoff und Phosphor. Doch viel hilft nicht immer viel. Ein großer Teil der Stoffe kann gar nicht von den Wurzeln aufgenommen werden und belastet letztlich die Umwelt. Wir haben ungefähr eine Ausnutzung beim Stickstoff im Schnitt von 50%. Das heißt, wir verlieren die Hälfte. Beim anderen Nährstoff, beim Phosphat, der in natürlichen Ökosystemen limitierend ist und stark zugedüngt wird, ist die Situation sogar noch ein bisschen dramatischer. Das heißt, hier ist die Ausnutzung, liegt vielleicht bei 20%, und 80% des Phosphats, was wir düngen, kommt gar nicht bei der Pflanze an. Inzwischen versucht man, ganz gezielt an der Wurzel zu düngen und sie dazu anzuregen, Dünger besser zu verwerten. Dazu werden schon Keimlinge mit Mikroorganismen versorgt. Um im Freiland mit Stressfaktoren besser zurechtzukommen, können Wurzelballen mit Hilfsstoffen buchstäblich geimpft werden. Die Auswirkungen solcher Bioeffektoren auf das Pflanzenwachstum wurden in einem großen EU-Projekt in 11 Ländern getestet. Agrarforscher Günther Neumann. Auf die Art und Weise konnten mit solchen Mikroorganismen im Tomatenanbau Ertragssteigerungen von 20-40% erreicht werden bei vermindertem Düngemitteleinsatz. Wurzeln stärken, Dünger sparen. Für Welternährung und Umweltschutz ein richtiger Schritt. Wurzeln sind schützenswert. Die Menschen machen im Bereich der Wurzeln sehr, sehr viele Fehler. Das kann sein, dass es einfach Kapitalfehler sind, indem man die Wurzel schlicht und einfach nicht beachtet, weil sie unter der Erde ist. Es sind ja nicht alle Wurzeln unter der Erde, aber die meisten. Bodenverdichtung ist ein ganz großer Punkt. Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Auto auf Baumwurzeln parken, wird der Boden mit der Zeit so dicht, dass die Nährstoff- bzw. Sauerstoffversorgung im Boden nicht mehr gewährleistet ist und die Wurzel als Lebewesen, als lebendige Zellsysteme absterben. Wurzeln sind lebensnotwendig. Nicht nur für die Pflanzen, auch für uns Menschen. Ohne gesunde Wurzeln kein Getreide, kein Gemüse, kein Obst. Und keine Futterpflanzen für die Tiere, deren Fleisch gegessen wird. Sie hörten Wurzeln ab in den Untergrund von Iska Schregelmann. Redaktion Gerda Kuhn. Regie Dorit Kreisel. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Berenike Beschle, Axel Wostri und Carsten Fabian. Eine Sendung von Radio Wissen.